Ja, hallo und herzlich willkommen zum 65. Was? Ich hab einfach gelesen, war ganz in Ruhe und dann, boah, total erschreckt. Okay. Nochmal. Nochmal. Mann! Ich bin jetzt bereit. Hallo und herzlich willkommen zum 65. Conancast. Heute geht es mal wieder in einem Team-Podcast rund um einen Manga-Band, der jetzt ja auch gerade in Deutschland erschienen ist. Das ist der Band 76 und wie gewohnt mache ich das nicht alleine, sondern mit dabei ist heute auch Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist mit dabei Olli. Ja, hallo. Und Lea ist auch mit dabei. Hallo. Und zu guter Letzt begrüße ich noch unseren Stargast, Wie immer, das ist natürlich Kevin. Hallöchen. Ja, und Marcel ist heute leider nicht dabei, aber Der wird dann im nächsten Podcast höchstwahrscheinlich wieder mit dabei sein. Ganz bestimmt. Und da würde ich sagen, beginnen wir einmal direkt mit dem Cover des neuen Bandes. Also man sieht ja direkt hier vorne, man hat sich wieder für einen lilafarbenen Schriftzug entschieden, bei Band 76 oben und auch beim Conan-Logo. Ansonsten, wie im Original. Ja, ansonsten ist Conan in einer interessanten Pose dort dargestellt. Ich finde das ein bisschen komisch gezeichnet mit den Schuhen, muss ich gleich mal sagen. Also die sehen für mich ein bisschen dahin gezeichnet aus. Ansonsten vom Hintergrund, ich weiß gar nicht, was es richtig sein soll. Wahrscheinlich ist das eine Autobahn oder eine Schnellstraße, irgendwas mit Autobahn, Autos, wo Brücke Autos drauf fahren. In Anlehnung an den Band eben auch. Und ja, das ähnelt auch sehr dem japanischen Original, da war ja auch ein Bild drauf zu sehen, wo es vermehrt um Autos ging, um Straßen. Hier jetzt auch so ein ähnliches Bild umgesetzt. Das spielt auf eine Szene an, die wir später genauer sehen werden, wo dann eben unten eine Schnellstraße und oben eine Schnellstraße verläuft. Ich muss aber sagen, es ist schade oder, was heißt schade, also es ist anders hier im deutschen Manga. Dadurch, dass das Bild eben ein bisschen dunkler gehalten ist als noch im japanischen Original, da wirkt das Ganze ja ein bisschen belebter, ein bisschen farbenfroher. Man kennt das vielleicht noch aus dem Band 59, wo ja Akai gestorben ist. Ich weiß gar nicht, ob es der war. Da war es ja auch so, dass dort eine Straße zu sehen war. Die war da ja auch ziemlich gut beleuchtet. Naja, okay. Also ich find's gut gemacht. Wie immer auch dieses neue EMA-Logo hier vorne drauf, das schwarz gehalten wurde. Passt ja auch ziemlich gut dazu, finde ich. Und der Gosho Aoyama-Schriftzug. Und auf der Rückseite haben wir dann wie gewohnt einen Einleitungstext, den ich diesmal, muss ich EMA loben, sehr gelungen finde. Also sehr gut gemacht, der macht wirklich heiß auf den Band und man freut sich wirklich und will wissen, worum es denn in diesem Band jetzt wirklich geht. Und ja, wie sollte es anders sein, im Schlüsselloch ist diesmal Toru Amuro, den wir dort dann eben sehen können. Einer sehr nachdenklichen Pose auch. Ja, der Charakter, der bekanntlich zuvor in Band 75 im letzten Fall sein Debüt feierte und nun auch wieder auf ein paar Auftritte hat. Genau, also wenn ihr den noch nicht kennen solltet, solltet ihr auf jeden Fall den letzten Band nochmal reinlesen, Band 75, da ist er ja vorgestellt worden, also so viel ist mit ihm noch nicht passiert. Und in diesem Band geht es dann gleich eben fulminant mit ihm weiter. Und genau, der Preis des Bandes beträgt wie immer 6,50 €. So viel kosten ja aktuell alle Manga-Bände von Detective Conan in Deutschland. Und ja, in Österreich kostet das eben 6,70 € und sowas und so weiter. Ihr kennt die ganzen Preise von Conan, hoffe ich mal. Ich möchte aber gerne noch auf die Seite des Manga zu sprechen kommen. Dort, wo ja eben diese Geschichte mit Conan eben fortgeführt wird. Die Brille liegt da dort jetzt ja unten. Und wie es aussieht und wie auch schon letztes Mal angedeutet wurde, rutscht jetzt Conan wahrscheinlich von oben durch. Also man sieht ja schon seinen Hinterher Bein. Oder so, ne? Ja, hinterher. Und was aber auffällig ist, die Brille ist deutlich größer dargestellt. Ne? Ja, die ist im Vordergrund. Und ragt auch direkt an den Bildrand, also ans rechte Bandende ran. Also. Ja, bei mir auch. Ja. Und was mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, ist der Schriftzug auf der Seite, der ist nämlich rot und nicht lila. Sehr schade. Kennt ihr mal öfters. Ja. Passiert öfters, ja, wenn Conan. Ja, das war ja nicht nur das Einzige, was vom Band zuvor übernommen wurde. Also nicht nur der rote Schriftzug, sondern auch die Schattierung. Oder auf was willst du hinaus, Kevin? Auf der Titelseite, auf dem Deckblatt von Conan, da sieht man nämlich Rechts von Conan den Schatten von Conan aus Band 75. Unfassbar. Ja. Das ist echt. Und nicht den eigentlichen Schatten. Genau. Diesmal sind die Fehler eher außerhalb angebracht, anstatt innerhalb. Ja, außen sind Fehler, aber innen, also da kommen wir noch dazu. Da, ich habe keinen einzelnen Fehler gefunden. Diesmal, vielleicht nochmal erwähnenswert, wissen wir jetzt auch wegen Toru Amuro, dass er blauäugig ist und kein platinblondes Haar hat, sondern irgendwie so ein klassisches Blond, sage ich mal, dunkelblond. Blond, ja. Und jetzt sieht man auch sein goldene Teint, oder wie man das sagt. Ja, Hautton. Genau. Und, schön, ey. Ja, und ich finde seinen Anzug, oder wie man das nennt, diese silbernen Knöpfchen, die finde ich recht schön. Jetzt subjektiv gesagt. Finde ich interessant, sein Aufmachen. Ja. Also so tritt er ja auch im Band auf. Ein ganz anderer Charakter, als wir sie bisher schon kennen. Also es gibt ja diverse Typen hier bei Detective Conan. Also es ist was ganz Neues. Sowas hatte ich eigentlich bisher noch nicht gesehen. Nicht so ein Abklatsch, wie es den ja häufig gibt, so bei Sato und Sumiko Kobayashi oder sowas. Die sind ja relativ ähnlich. Und bei Amuro fehlt mir eigentlich so ein Vergleich. Was man noch, also Heiji wird mir jetzt einfallen mit der Hautfarbe, aber, oder mit dem Teint. Aber sonst, sowas gibt's eigentlich bisher noch gar nicht. Da starten wir durch mit dem Inhalt des Bandes und da geht's ja direkt zu Anfang mal wieder los mit einer Inhaltsangabe von Aoyama, oder keine Inhaltsangabe, sondern einem kurzen Grußwort von Aoyama. Dann haben wir wie immer das Impressum, wo diverse Verantwortliche des Mangas abgedruckt wurden. Wieder nicht dabei ist diesmal, wie ich schon sagte, die gute Frau Steinkreisel, und auch die Korrektur wurde diesmal rausgelassen. Schien aber diesmal auch nicht nötig zu sein, oder sie haben es einfach nicht erwähnt. Man weiß es nicht. Um keinen Verantwortlichen zu haben. Genau, vorher war das ja bei Band 74, stand es noch drin. Das war Marie Alice Raymond. Und stimmt, die wurde diesmal weggelassen. Aber auch schon in Band 75. Natürlich noch, ja, in Band 75 war sie auch nicht mehr dabei. Aber jetzt eben hier Steffen Hautog, Claudia V. Willhauer und Theresa Lindenstrut sind für diesen Band verantwortlich. Oder natürlich zusammen mit unseren Übersetzern Josef Scharnl, Matthias Wissnet, sollten wir alle kennen. Ja, Philipp, erzähl doch mal kurz von der Animation. Wen von denen hast du denn getroffen? War Steffen Hautog nicht dabei, oder? Ja, ich hatte es ja im letzten News-Podcast angeschaut. Ich war ja auf der Animagic und konnte dort einige vom EMA-Team kennenlernen und konnte dort auch schon den Band vorab ergattern. Das ist ja auch schon 3 Wochen jetzt her. Ja, dort konnte ich eigentlich nur Steffen Hautog persönlich kennenlernen. Ich muss sagen, ich hatte ihn ja vorher schon mal getroffen auf der Leipziger Buchmesse. Da erschien er mir eher unsympathisch, muss ich sagen. Also, ja, aber auf der Animagic habe ich mich da ein bisschen mehr mit ihm unterhalten und er war auch recht nett. Die anderen beiden kenne ich aber jetzt nicht und Josef Scharnl und Matthias Wissent habe ich auch nicht getroffen, aber dafür ganz viele andere verantwortliche Redakteure von EMA. Also es waren vor allem die ganzen Redakteure dort und nicht die Gestalter und Koordinatoren oder wie auch immer man das nennt. Und wie alt ist Herr Hautog ungefähr? Och. Würde mich auch interessieren. Ach, ja, das ist komisch, welchen dass Bericht? Andere Leute noch gar kein Bild von ihm haben. Ich habe jetzt ja das ist schwierig, Alter einzuschätzen, aber ich würde mal sagen, 40 ungefähr, würde ich sagen. Also, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber so würde ich das einschätzen. Schöne Grüße an Herrn Hautog an dieser Stelle. Ja, bitte, von mir auch. Vielleicht hört er ja den Podcast, kann er uns das in die Kommentare schreiben. Wie alt er ist, ne? Ja. Wenn der Agastas Alter erreicht, hört er auf, ne? Ja, genau. Gut. Das sagen sie alle. Vielleicht noch einmal kurz zum Vorwort von Aoyama. Da schreibt er nämlich von einem Restaurant, das er in der Nachbarschaft entdeckt hat, nämlich Celeb de Tomato. Und da habe ich mich mal schlau gemacht und habe mal die Webseite von denen entdeckt. Und er hat gesagt, ja, vielleicht gibt es ja auch, ich habe gehört, es gibt nämlich noch einige in der Umgebung irgendwo. Ich weiß zwar nicht genau, in welchem Aoyama war, hatte mich nämlich interessiert. Allerdings als Beispiel hier in Tokio, da haben die von 11 bis 11 Uhr morgens oder vormittags bis 11 Uhr nachts offen, also 23 Uhr. Ja. Mittagszeit, Teezeit und Abendessen. Also Dinnertime, Lunchtime, Teatime. Ja, ganz interessant, lohnt sich mal vorbeizuschauen. Die haben wirklich da fast, also alles eigentlich aus Tomaten. Was nicht alles gibt heutzutage, 8 Filialen in Japan haben die, aber die sind anscheinend auch in Korea und China, also im asiatischen Raum vertreten. Hoffen wir mal, dass Aoyama dort nicht mit Tomaten beworfen wurde. Als Resultat dieses Bandes müsste man ihn nicht mit Tomaten bewerfen. Nein, so viel kann ich schon mal vorab verraten. Ja. Wir dann, wissen auf jeden Fall, dass er anscheinend von irgendeinem hohen Gegenstand am Todesbild zu fallen scheint. Ja, ich weiß auch gar nicht, an worauf dieses Todesbild anspielen soll. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen schleierhaft. Wahrscheinlich auf den letzten Fall in diesem Band. Das könnte ich mir noch eventuell vorstellen. Ist zwar nicht so ganz darauf angespielt, aber ich glaube so, ja, wenn man ein bisschen weiterdenkt, es soll schon so vielleicht, sein, ja. Apropos also, Tomate, sein Kopf, seine Haare, die haben irgendwie auch was Tomatisches an sich, finde ich. Ja. Fällt mir gerade auf, ja. Ja, ich weiß nicht, warum er sich so zeichnet. Ist auch das 76. Mal, dass er sich so zeichnet. Naja. Gut, dann kommen wir mal zum alternativen Cover. Und dort ist kein Chiratori mehr dabei. Der ist jetzt raus. Keine Pappbecher mehr, sondern dieses Mal Conan und Shinichi mit dem Handy. Ja, ich weiß nicht, ist das das original japanische Cover auch aus Band 76 oder kommt das aus einem anderen? Also ich muss gestehen, ich habe den Band aus Japan nicht hier und ich glaube aber, ich meine dieses alternative Cover schon mal in einem deutschen Band gesehen zu haben, also es könnte auch ein älteres sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht haben die auch hier abgeklatscht. Es könnte gut sein. Sonst würde mir vielleicht höchstens einfallen, wo Shinichi oder Conan ran ihr zweites Handy schenkt. Eigentlich hat dieses alternative Cover, die haben ja immer im Japanischen was mit dem jeweiligen Band zu tun. Und in diesem Fall, so Handys haben ja eigentlich hier ja schon eine Bedeutung, aber nicht so eine große, würde ich sagen. Also es tauchen schon Handys in dem Band auf, aber naja, okay. Also so einen großen Zusammenhang sehe ich da jetzt nicht. Von daher. Vor allem scheint. Immerhin was anderes. Vor allem sind ja nicht die Club-Handys vertreten. Wahrscheinlich eher so Smartphones, so wie ich das gesehen habe. Gut, ich würde sagen, wir machen gleich direkt weiter. Blättern noch eine Frage, Shiratori. Ja? Was hat der mit dem in dem Zusammenhang zu tun? Ich blick da gerade nicht durch. Pappbecher. Das war der Fall im Kino, wo er die Frau kennenlernt. Ja. Und aha, war der einmal auf diesem alternativen Cover drauf? Nee, aber... Nein, aber Philipp hat den Fall angedeutet. Ach so, das war aus Band 66, meine ich, wo Shiratori eben... Genau. Der Fürstenblütenfall her. Und da kommt das alternative Cover im japanischen Original eigentlich her. Deswegen Und bei uns ja ganz oft. Und ja, die Pappbecher haben wir jetzt schon genug gesehen. Ja, dann würde ich sagen, blättern wir einmal um. Dort haben wir ja die Inhaltsangabe, die ist immer noch identisch geblieben. Keine Neuerung dort. Vielleicht hätte man Amuro dort mal einbringen können, aber naja, gut. Ja, soweit keine Neuerung. Und da würde ich sagen, beginnen wir direkt mit dem ersten Fall, Treffpunkt Columbo. Die ersten 5 Kapitel in diesem neuen Band gehören da zum ersten Fall. Und den wird uns jetzt Olli ein bisschen genauer vorstellen. Guten Appetit, Spaghetti Bolognese, ne? Yam, yam, yam. Ja, also der erste Fall in dem Band, wie gesagt, beginnt mit, ja, wie ihr schon sagtet, heißt Treffpunkt Columbo. Es beginnt eigentlich damit, dass Ran und Conan und Kogoror in der Detektei sitzen und Nachrichten gucken. Da wird gerade über einen Banküberfall berichtet. Und dann taucht plötzlich Amuro auf, um den Sandwiches zu servieren. Und alle sind überrascht, dass er halt da war. Und Amuro ist ja jetzt der Schüler oder Praktikant von Kogoror. Und zeigt natürlich auch gleich seine detektivischen Fähigkeiten, indem er weiß, dass Kogoror heute einen Klienten erwartet. Und dieser Klient meldet sich aber später bei Kogoror per SMS, dass er den Treffpunkt auf das Restaurant Columbo verlegen möchte. Daher kommen wir auch schon zum Titel des ersten Kapitels. Und daraufhin machen sich halt alle auf den Weg ins Restaurant Columbo. Dort angekommen, warten sie halt auf den Klienten, der kommt aber nicht. Und dann entdeckt Kogoror, dass er die falsche Handynummer sozusagen hat von dem Klienten. Daraufhin denken die dann natürlich alle, dass der Klient doch in die Detektei kommt und gehen halt wieder zurück. Und dort angekommen kriegt Kogoror eine weitere SMS, wo er benachrichtigt wird von wegen, dass der Klient jetzt doch im Restaurant Columbo sitzt und sie sich wieder dorthin auf den Weg machen. Und dann wollen sie gerade losgehen, wo dann Amuro aber sagt, dass das alles zu viele Zufälle sind und dass in Wirklichkeit der Täter halt nicht möchte, dass Kogoror sich mit dem Klienten trifft, und er schlussfolgert dann eben, dass sich dieser Täter in der Detektei aufhält. Und daraufhin gehen sie halt nochmal erneut in die Detektei und wollen jetzt sozusagen diesen Täter suchen. Dort finden sie dann allerdings eine böse Überraschung vor, aber was das jetzt im Einzelnen ist, wollte ich jetzt nochmal nicht verraten, sondern das könnt ihr ja dann auch selber lesen, weil damit geht dann der Fall eigentlich erst los und es verspricht dann spannend zu werden. Genau, also der Fall hat einiges zu bieten und sollte eigentlich von jedem Detective Conan-Fan gelesen worden sein, da sich hier ein neues Mysterium eröffnet mit im Zusammenhang mit der Bourbon-Frage. Und in diesem Fall spitzt sich ja sozusagen alles auf das 800. Kapitel zu. Das letzte Kapitel in diesem Fall ist nämlich das Kapitel 800. Ah, wollte ich fragen, genau. Genau, der Band beginnt mit Kapitel 796. Und dann geht es eben weiter bis Kapitel 800, was eben das letzte Kapitel darstellt, wo es eben auch diese berüchtigte Frage in den Raum gestellt wird, die uns noch einige Zeit begleiten wird. Und ja, also ich muss sagen, ich hatte den Fall ja damals schon beim japanischen Manga gelesen, wie auch alle anderen Fälle aus diesem Band, und kenne auch schon die Anime-Umsetzung dazu. Und muss sagen, mich hat dieser Fall doch nochmal in seinen Bann gezogen. Ich hatte damals nicht alles verstanden, was in diesem Fall vor sich ging, da auch sehr komplex ist. Also man sollte da wirklich Zeit mitbringen und sich eine ruhige Minute gönnen und den Fall dann lesen, da man sonst rausgeraten kann. Das ist nämlich nicht ganz einfach, das alles nachzuvollziehen und das zu verfolgen. Und spannend ist es sowieso allemal, also da könnt ihr sicher sein. Und ja, also an sich der Fall top gemacht und wieder eine von Aoyamas Meisterleistung, sage ich mal, top inszeniert. Und ich dachte eigentlich, ich hatte damals das Gefühl, der Fall war nicht so gut, habe ihn damals, glaube ich, auch weniger Abzeichen gegeben oder was auch immer, tendiere jetzt aber zu vollen 5 von 5. Was gibt man? Ich gebe mal 5 von 5 Subaru 360. Ja. Ja, der Bewertung kann ich mich durchaus anschließen. Also es ist wirklich alles mit dabei und es kommen sehr viele Charaktere drin vor und es wird auch einiges von der Hauptstory geklärt und ja, der Fall an sich ist auch nicht zu verachten. Und ja, wie gesagt, ich schließe mich deiner Bewertung an und vergebe 5 von 5 Amuro-Anzügen. Ja, Philipp hat mir gesagt, nach den ersten 2 Kapiteln lese ich von alleine weiter und höre gar nicht mehr auf. Er hatte recht. Und deswegen muss ich den Band des Jahres bisher auch 5 von 5, ja, irgendwas geben, irgendwas. Mario-Hüte, so. Mario-Hüte, ja. Kommt der Fall von mir, eindeutig, wow. Hin und weg, immer noch. Ja, ich fand's auch sehr schön, dass in diesem Fall Subaru Okiya mit dabei ist, dass eigentlich alle wichtigen Charaktere, die aktuell so die Haupthandlung beeinflussen, mit Ausnahme der Organisation, eben dabei waren. Und dass sich das dann alles auch so zuspitzt, also das hat mir sehr gut gefallen. Das hatte ich auch im letzten News-Podcast in der Spoiler-Abteilung schon gesagt, dass mir der Fall aus diesem Grund besonders gut gefallen hat, dass eben der eigentliche Fall durch die Rahmenhandlung nicht schlechter dargestellt wird. Also, dass der Fall trotzdem eine gewisse Bedeutung hat und nicht einfach so nebenbei abgehandelt wird, wie wir es ja schon mit dem Band 67 hatten, mit dem Bombenleger, mit dem Bombenfall da im Kaufhaus, wo die Organisation davor war. Da drehte sich alles um die Organisation und der eigentliche Fall im Kaufhaus war eher so, naja. Und hier dreht sich wirklich alles zuerst um diesen Fall, der wird dann abgeschlossen und dann geht's wirklich so, also spitzt sich vorher schon zu, aber das geht eigentlich erst richtig los, als der Fall dann schon abgeschlossen ist. Und das finde ich gut. Damals waren wohl die Scharfschützenkugeln gefährlicher als die eigentlichen Bomben. Ja. Ja, genau. Ja, also mich hat der Fall auf jeden Fall auch in den Bann gezogen und ich werde mich wirklich, genau wie bei Kevin, also von Anfang bis zum Ende war ich dabei und da habe ich mich am Ende wirklich auch gefragt, wie... Ich bekomme gerade Gänsehaut. wie das waren doch nicht 3 Kapitel, so schnell gingen die 5 vorbei. Ja, also ist sehr interessant, muss ich sagen, ja. Ja, zwischenzeitlich hat es sich ein bisschen gezogen, als dann die Auflösung von Conan kam, fand ich, aber das war dann auch ganz schnell wieder vorbei, weil man einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Und in dem Zusammenhang hat sich das eigentlich ganz schön schnell gelesen. Ich habe das so verschlungen, also... Du musst, glaube ich, nochmal lesen, um die ganze Handlung da zu verstehen, oder nicht? Ja. Wahrscheinlich sollte ich, ja. Ich finde auch schön, dass... Ja. Sehr actionreich und ich fand einfach den Einstieg genial. Den Einstieg, ja. Weil das gab's, glaube ich, noch nie, dass so etwas in der Detektei mal vorkommt. Ja, wobei, in letzter Zeit gab's ja schon mal hier die eine Szene in der Detektei mit dem wahnsinnigen Täter. Mit Sarah und den Ratte ja. und also den Elefanten. Die Detektei ist nicht ganz ungefährlich. Seitdem sich diese zwielichtigen Gestalten da rumtreiben, ist das nicht mehr sicher bei dem Maurice. Ich finde es übrigens auch schön, dass hier mal einige Gefährte auftauchen, zum Beispiel eben Okias Subaru 360 oder der Mazda, der irgendwie X7. Da dabei ist. Und auch Sera mit ihrem Motorrad eben. Und das stimmt, das war, glaube ich, ein Yamaha, ne? Ja. Genau, ja. Genau. Und der spielt natürlich am Ende auch eine besondere Rolle. Ja, die Wagen spielen alle eine besondere Rolle. Und ich fand auch die Anlehnung mit Amuros Mazda fand ich sehr, sehr schön. Ja, genau. Toll, ja. Mit der Namura. Genial, ja. Ich find's immer schön, wenn auch so ältere Fälle verwiesen wird, weil man die dann wieder in Erinnerung gerufen bekommt, dann denkt er, das war doch genial. Die Schreinchen-Sator. Du musst auch sagen, okay, ja, also dein Lieblingscharakter hinterlässt auch wieder nach diesem Fall einen bleibenden Eindruck. Der Charakter hat etwas. Ja, genau. Vor allem. Wobei die eine Szene noch nicht ganz klar ist, als er sich, wenn ich das kurz sagen darf, als er sich aus seinem Auto lehnt, ja. Da muss ich nochmal, glaube ich, meine Lupe rausholen. Ich habe es gesehen. Also wurde von jemandem darauf aufmerksam gemacht. Aber ja, ich auch, scheint, aber man erkennt es nicht so ganz eindeutig. Also ich weiß, ich suche Blätter gerade mal durch. Er scheint also einer, die linke Hand kramt irgendwie unter der Kleidung und die rechte ist, hat er am Türgriff. Ach, er hält das unterm Anzug. Ich dachte, er hält das direkt in der Hand. Nee, weil das bei den Bildern aus der japanischen Shonen Sunde und aus dem japanischen Band sah das nämlich so aus, als würde er eine Waffe in der Hand tragen. Hier hat er irgendwas unter seinem Anzug. Höchstwahrscheinlich, man weiß es nicht. Das was war er damit die große vorhatte. Vermutung, genau. Oder er wollte sich einfach vor Toru Amuro verhüllen, indem er die Wagentür öffnet. Tja, also sicher ist es nicht. Auf jeden Fall treffen sich die Blicke der beiden und es gibt auch viele andere mysteriöse Szenen hier. Ja, ich weiß also nicht wirklich, weil ich weiß nur, dass Okiya Toru Amuro viel besser sehen dürfte als umgekehrt. Ja. Also, ich glaube, Amuro sieht Okiya nicht wirklich. Okiya hat einen Geistesblitz und Amuro guckt auf jeden Fall rüber. Aber er und kann sich nicht identifizieren. Ja, stimmt. Vor allem in der Anime-Version sieht das vor allem auch ganz, ganz klar danach aus, wobei die Anime ja ein bisschen abseits des Mangas ist, aber dort sieht das sehr danach aus, als wenn die beiden sich gesehen hätten und ich schätze mal am Ende... Durch das Ende des Falls könnte man auch annehmen, dass sie sich gesehen haben. Weil er schaut dann ja noch in den Rückspiegel und hat dann noch eine Erkenntnis. Das stimmt, aber Amuro kann... Er hat ganz viele Erkenntnisse. Amuro kann in der Szene schon mal nicht nach vorne gucken. Also man weiß es nicht, man dürfte auf die nächsten Bände gespannt sein. Fakt ist, Sera wurde ja wohl deutlich von beiden gesehen. Ja. Jetzt verraten wir schon alles, aber es ist einfach viel zu interessant, um es einfach da. Der Fall ist wirklich genial, kann man sagen. Ja, und bitte. Also lesen, kaufen, den muss alles. Muss man gelesen haben, wirklich. Allein weil es Kapitel 800 ist. Ich kann ja mal Revue passieren lassen. Es gab ja schon ganz viele solche Fälle. Kapitel 500, 600, 700 waren bis jetzt alle solche Knaller. Also die sollte man immer gelesen haben, ganz egal was kommt. Und Kapitel 900 kann man sich auch schon mal vormerken. Das sollte man auch schon gelesen haben. Ja, das sollte man schon, ja. Ja, viele in Deutschland wann? Bei Kapitel 500 ging es ja um Kehr. Dort wurde sie ja aufgedeckt, dass sie in der Organisation war mit dem Nanatsu no Ko. Kapitel 600, bei Kapitel 600 drehte sich alles um Akais Tod und das, was eben davor geschah, sage ich mal. Kapitel 700 war das im Kaufhaus, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Und jetzt haben wir eben Kapitel 800 mit dem Showdown zwischen diesen drei mysteriösen Charakteren. Und die Frage, wer ist Bourbon? Genau, die steht ja immer noch im Raum, schon seit Kapitel 609. Und ob wir jetzt eine Antwort bekommen? Die Frage ist nur, ist es einer dieser drei oder doch jemand völlig anderes? Eine Szene war ein Lacher. Tut mir leid, ich hatte nicht vor, sie zu belauschen. Wer hat das gesagt? Ja, das fand ich sehr schön von Maria. Ja. Ja, was macht er denn den ganzen Tag? Ja. Er ahmt Wermut nach, kann man sagen, ja. Gut. Ja, kann man sagen und... Hat er vielleicht auch gelernt, wer und weiß. Und putzt fleißig seine Brücken, ne? Ja. Und die Gardinen, glänzt. Ja. Ja, und die Gardinen, ne? Genau. Ja, ja. So, um es kurz zu machen, ich schließe mich eurer Meinung auch an. Es fing ja eigentlich erst sehr langsam, sag ich mal, an und dann ist einfach so viel Spannung da reingekommen. Das hat Gosho echt genial gemacht, muss ich sagen. Ja, ich würde auch 5 von 5 Punkten geben für den Fall. Wow. Also, wir sind uns einig, das gab's eigentlich selten. Interessant. Ja. Ich würde zu gerne wissen, was Marcel noch gesagt hätte, aber schöne Grüße an dieser Stelle an ihn. Ich würde auch gerne mal von den Zuhörern wissen, was sie von diesem Fall halten. Also, wenn ihr Band 76 schon habt und den ersten Fall gelesen habt, oder auch alle, könnt ihr gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben, was ihr von diesen Fällen haltet. Und da diskutieren wir, wie gehabt, sehr gerne mit euch. Haben wir beim letzten News-Podcast ja auch schon gemacht und bei Podcasts generell sind wir immer für Diskussionen zu haben. Auch wenn ihr Fragen habt und sonst was, gerne alles in die Kommentare. Und dann unterhalten wir uns dort. Um der Sprache des Mystery Train getreu zu bleiben, gibt es ja auch einen Special Guest in diesem Fall und der überrascht ja auch viel am Ende, ne? Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter mit der Frage, wer ist Bourbon? Und dann haben wir gleich einen neuen spannenden Fall danach, nicht wahr, Clemens, wo es dann mit einem Detective Boys Fall weitergeht. Denn es wird schön gegrillt, nicht wahr? Ja, also... Ich muss ganz kurz noch einwerfen, am Anfang war ich sowas von enttäuscht, als ich das gesehen habe, ich dachte, wollte den Panzer aus dem Fenster rauswerfen. Ach so. Und als er so in der Luft geblättert hat, Aoyama ist mit seinem Status als Troll gerecht, denn wie es so häufig der Fall war, erreicht uns auch diesmal nach einem hochgradig spannenden Fall wieder ein Filler, wie man ja sagen kann, also ein Detective Boys Fall. Der wirklich überhaupt nichts mit der Handlung zu tun kann. Wobei man das diesmal auch nicht wirklich sagen kann, oder Clemens? Ja, genau. Also, denn diesmal kommt auch wieder der VW Käfer vor, der auch zuvor eine Rolle spielte. Und diesmal allerdings gefüllt mit den Detective Boys, Conan, Ai und den Professor Agasa. Denn die waren zum Grillen, wurden von einem Ehepaar eingeladen, da sie neulich bei einem Campingausflug ihnen ein bisschen vom Reis ein bisschen abgegeben haben. Und das als sozusagen als kleines Dankeschön dann die Einladung. Und die freuen sich natürlich am meisten natürlich Genta. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder hier die Oberschülerin, die unterwegs sind nach Hause. Und Sera wollte natürlich auch mal wieder den Conan besuchen. Und natürlich auch diesen neuen Toru Amuro-Schüler von Kogoro Mori. Aber dazu kommt es leider nicht, denn Conan ist ja auf diesem Ausflug und sehr zu bedauern von Sera. Ja, und ansonsten geht es dann eben weiter, da gibt es noch eine interessante Szene mit Sera, scheint irgendetwas zu kennen, dass Conan irgendwie genau wie Shinichi verrückt nach Sherlock Holmes ist. Was hat es damit auf sich? Warum weiß sie das schon so lange? Das erfährt man hier nicht. Jedenfalls kommen sie an und Happy Halloween, da ist plötzlich eine Person in einem Kürbisanzug, oder wie man das nennen soll. Ja, so begrüßt eben diese, wenn ich an dieser Stelle vermerken darf, schrille Ehefrau. Die Kinder und ja, ihr Ehemann ist dann auch gleich dahinter und es kommt schon zu einem kleinen Streit zwischen denen, dass das doch eine Schnapsidee war, die Kinder mit so etwas Lächerlichem zu begrüßen. Jedenfalls erholt sich die Stimmung ein wenig und es wird schön gegrillt. Genta haut ordentlich rein und ja, die Stimmung... Der Professor auch. Der Professor auch, das darf ich nicht vergessen. Genau. Interessanterweise immer die Stereotypen, die gut beleibt sind, wie man sagt. Genau, und ja, da kommt dann trotzdem doch wieder eine schlechte Stimmung auf, denn die hätten ja gerne Kinder, die Frau und was weiß ich, und dann plötzlich findet der Ehemann das Handy nicht, denn er braucht, erwartet eine E-Mail vom Chef und dann kommen plötzlich irgendwelche Sachen wie ja, du und deine Affären mit dem ganzen Hintergrund, ich weiß doch, dass du diese ganzen Frauen und Kontakte hast. Ich schau doch da jeden Tag vorbei. Was? Du schaust jeden Tag vorbei? Ja, und so geht die Diskussion weiter und eskaliert ein wenig, bis sie merken, ach, da sind ja Kinder. Aber Gosho Aoyama ist ja sowas egal. Und er zeichnet eben gnadenlos weiter. Und ja, die Situation ist ja doch ein wenig gedämpft. Die Ehepartner verschwinden dann wieder im Haus. Und ja, in der Zwischenzeit gibt es nochmal eine Szene mit Sera und so weiter, die plötzlich wieder einen mysteriösen Mann... Aus welchem Fall, Philipp? 197, genau. 197, genau. Tja, jetzt haben wir nicht nur diese drei mysteriösen Charaktere, sondern doch kommt doch wieder ein altbekanntes Gesicht zum Vorschein. Was hat es damit auf sich? Dazu gleich mehr. Ja, und wieder zurück dann zu den Detective Boys. Plötzlich findet Ayumi das Handy der werten Ehefrau und geht zur Haustür, zur Gartentür und findet da plötzlich eine Szene vor, wie die Frau droht, den Mann, ihren Ehemann zu töten, und jetzt ist Schluss mit der Sache und so weiter, und ein Messer, Küchenmesser in der Hand hat. Was für eine tolle Ehefrau. Ja, und dann geht doch Ayumi erschreckend ganz schnell zu Conan und Agasa und ruft, und dann kommen sie alle gerannt dahin und sehen, finden die Ehefrau erstochen auf. Was ist da passiert? Das ist die Frage, die zu klären ist. Und ja, es steckt ein wenig mehr dahinter oder vielleicht doch nicht so viel. Ja, recht seltsam. Ich fand den Fall mit der anschließenden Operation und der Enttarnung und so weiter, bla bla bla. Und ja, das Ende darf ich ja nicht verraten. Ich fand es durchaus mal abwechslungsreich. Ich fand ihn nicht deplatziert, den Fall in dem Band, denn er hatte auch seine interessanten Szenen, war sehr amüsant. Und die Frage ist nur, was ich ihm gebe. Ich denke, ich komme noch auf 3 von 5 Detective Boys Abzeichen oder auch, ja, Conan und AI Teamarbeit Abzeichen, wenn es sowas gibt. Ja, ich muss. Okay, Kevin? Ja, nee, Philipp. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass dieser Fall direkt nach so einem, nach so wirklich einem Hammerfall gelistet wurde. Das finde ich sehr schade, da er eigentlich recht gute Seiten hat, und man ist jetzt eben ziemlich enttäuscht, wenn man weiterliest, dass es so einen, ich sag mal, eher banalen Fall gibt. Nicht zu verwechseln mit dem Hammermann-Fall. Ja, man muss aber die Fälle mittlerweile auch schon in Relation zueinander sehen, da es eben wirklich jetzt zig gute Fälle gibt, und da kann man eigentlich kaum noch unterscheiden. Da muss man wirklich auch guten Fällen, die eigentlich sonst 4 oder 5 verdient hätten, mal 3 geben. Und ich muss sagen, ich fand den Fall am Anfang eher so durchwachsen. Also hatte dort ja mit Kevin auch schon lange ein bisschen drüber diskutiert. Und also die Szenerie an sich, ja, okay, kann man mal bringen. Fand es ja nett, dass der Narbenmann dort mal wieder aufgetaucht ist. Jetzt habe ich es verraten. Und ja, auch sonst, dass es ein paar Hinweise auf die Haupthandlung gibt, die es ja vorher noch nicht gab. Also, dass es dort auch nicht ganz still bleibt, sondern dass es dort auch ein bisschen weitergeht, das finde ich immer sehr schön. Also wenn man normale Fälle bringt, dann sollte man auch versuchen, die Haupthandlung ein bisschen voranzubringen. Und das macht Aoyama in letzter Zeit sehr gut. Schon seit Band 73, wo Sera erst erstmal aufgetaucht ist, wird das immer ein bisschen vorangetrieben und immer gibt's neue Informationen. Das finde ich klasse. Besser als wenn es so einen Fall gibt, wo alles rauskommt. Lieber ein paar Informationen in jedem Fall. Das hält die ganze Spannung dauerhaft ein bisschen weiter oben. Und es zwingt die Leser, alle zu kaufen. Ne? Ja, das natürlich auch, Aoyama. Super gemacht. ja, also ich hatte den Fall aus dem japanischen Original nicht mehr so sehr in Erinnerung. Das Ende kannte ich überhaupt gar nicht mehr. Und ich muss sagen, ich hatte am Ende des Falls wirklich Gänsehaut und ich fand das wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht und ein super geniales Ende. Obwohl ich immer noch ein bisschen auf Eis-Seite stehe. Ich auch. Was damit auf sich hat, könnt ihr dann im Fall selber herausfinden. Ja, und ich muss hier aber auch, so leid es mir tut, tut es mir leid, also ich gebe hier volle 5 von 5. Was vergibt man denn hier? Grillhähnchen. Oh. Ja, also als ich den Fall angefangen habe zu lesen, war ich nicht enttäuscht, weil der Fall davor so gut war, sondern weil der einfach zu untypisch war. Er hat mit seinen Problemen, die eine Familie, die lange verheiratet ist, die Wünsche hat, unerfüllte, die Träume hat, unerfüllte, die Affären hat, erfüllte, einfach. Ja. Das ist nicht mehr Detektiv Conan gewesen. Also man muss sagen, Aoyama versucht hier in diesem Band wirklich mal andere Anfänge. Das merkt man im ersten Fall mit der Detektei, in dem zweiten Fall mit diesem anderen Start, sage ich mal, und auch im letzten Fall merkt man das eindeutig. Das finde ich, sollte man diesen Band unbedingt hervorheben. Also Aoyama versucht ein bisschen Detektiv Conan moderner zu gestalten. Naja, okay. Ja, aber darum geht es in dem Fall nicht. Ich bin der Meinung, darum geht es in dem Fall nicht. Wie er eröffnet wurde, ist in dem Fall irrelevant. Ja, aber er versucht was. Also das muss man. Er versucht was, sehen. Aber er wirft Dinge auf, die ich einfach nicht mag. Und das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Der Fall ist am Ende wirklich toll. Er ist grandios in Szene gesetzt. Es geht um. Das ist zu viel verraten. Ich finde es toll, wie der Fall voranschreitet, aber ich mag den Anfang überhaupt nicht. Nee. Deswegen kann ich nur immerhin 3 von 5 Messer nehmen. Ja. Ja, mir hat der Fall so gesehen. Also er hat mir auch gefallen, aber eben nach diesem vorigen Kracher, sag ich mal, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch in Anführungszeichen nur ein Detective Boys Fall wurde. War jetzt halt nicht so mit ungefähr großer Spannung versehen und so. Was allerdings positiv hervorzuheben ist, ist, dass eben auch die Haupthandlung ein bisschen weitergeht und es auch ein paar interessante Aspekte gibt, auch auf die Vergangenheit von bestimmten Personen hin. Also ich finde, ein bisschen ist schon... Also es geht wirklich voran, würde ich sagen. Ja, es... Finde ich auch, oder, ja. Also... Nee, finde ich auch. So nebensächlich ist das nicht. Nee, also nicht. Wie gesagt. Naja, gut. Immerhin schauen wir nicht so verdrossen, ne? Ja. Ja. Und wir lachen auch mal im Conan-Cast. Also, das muss auch mal sein. Ja, also wie gesagt, es geht, gibt Aspekte in der Haupthandlung und ja, alles in allem würde ich dann dem Fall 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Ja, also als dieses Kapitel in Japan erschien, haben sich die Theorien überschlagen, sage ich mal. Also das ging da, drunter und drüber und dann, da wurde dann alles spekuliert und spitze sich zu. Aber gut, ich will hier nicht zu viel verraten. Okiya kam ja nicht vor. Ja, leider nicht, aber... Nee, ne? Was macht er jetzt in der Zeit? Er wurde erwähnt noch, die Anspielung wurde noch erwähnt vom letzten Fall. Gab es noch eine Anspielung von Ai. Nun gut, haben wir alle Bewertungen gehört? Ich glaube, Lea hat noch keinen abgegeben. Also ich finde den Fall auch ganz okay. Aber ich finde, der geht einfach in dem Band so ein bisschen unter, weil die anderen beiden halt... Also die anderen beiden Fälle halt ein bisschen interessanter sind, sage ich mal. Und ich hatte es nämlich auch schon vorher gelesen, ich kannte das schon, aber ich hatte es auch total vergessen, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt auch gut, dass trotzdem noch die Haupthandlung ein bisschen weitergeführt wurde, dass es nicht ganz so ein Filler-Fall war. Ja, ja. Solche Fälle vergisst man ja häufiger mal, ist ja einfach so, also... Ja, ich würde auch 3 von 5 Punkten geben. Was ich noch sagen wollte, ist bei... Eigentlich war einiges recht einfach nachzuvollziehen, zu erraten, meine ich, aber jetzt genau dahinter zu kommen, was jetzt eigentlich der Knackpunkt des Ganzen war, wie es dazu kommen konnte, zu dieser Szene, das fand ich wirklich seltsam. Also nicht schwer nachzuvollziehen, also dem Realismusgrad entsprechend. Es war ein ganz einfacher Hintergrund, aber also ich als Leser komme da überhaupt nicht drauf, diesen Fall irgendwie aufzuklären. Obwohl der Hintergrund, wenn man es rausfindet, ist es so banal und ich finde das so genial, dass Aoyama aus so wenig auch so einen guten, durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Fall zeichnen kann, finde ich. Glas Wasser und ja. Und interessant ist ja natürlich, dass diesmal das Baker Zentralklinikum eine Rolle spielt und nicht das Heido. Ja, es ist eigentlich immer das Baker Zentralklinikum, glaube ich, das immer so im Vordergrund steht. Nicht das Heido, wo ja eben Kier untergebracht war, wenn du darauf anspielen wolltest. Ja, genau. Oh, ganz enttäuscht. Ja, ich verrate ja heute eine Menge, tut mir leid. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem letzten Fall. Da ging es ja um Takagi. Und den wird uns jetzt Kevin genauer vorstellen. Mit Vergnügen, nämlich geht es hier um Takagi und ich werde ihn vorstellen. Hier ist es so, dass... Ja, wie sag ich das besser? Es beginnt wieder anders. Es beginnt wieder... Ja, es beginnt wieder anders. Es ist auch toll. Hier wirklich phänomenal beginnt der Fall. Nämlich beobachten Yumi und Naento Mike. Naento Mike ist ja ganz neu. Die kennen wir noch mit... wie heißt es denn? Chiba. Genau. Genauer. Oder als Taeko Mike. Naja, gut. Oder, ja... nebenbei gefragt, hat jemand heute Abend Zeit für ein Date? Ja. Nein, es geht nicht um ein Date. Jedenfalls handelt es sich tatsächlich nicht um ein Date. Worum es geht, ist nämlich was anderes. So hat nämlich Takagi an dem Tag früher Feierabend, geht auch schon früher, und dabei wie gesagt, beobachtet von den beiden. Die fragen natürlich gleich mal Sator aus, was denn da los wäre. Sie weiß aber nichts. Am nächsten Morgen kommen die Detective Boys vorbei, haben auch mit Takagi eine Art Date, möchten, wie sag ich das, werden für ihre Dienste geehrt, indem sie in der Öffentlichkeitsarbeit teilhaben sollen, auf Plakaten, Infobroschüren der Polizei. Aber darum geht es nicht so sehr, nämlich tauchen später ein paar Details auf. ein Mann taucht auf, er übergibt den Kindern ein kleines Schäfchen und dann sollen diese an die Frau geben, die Takagi liebt. Ja, gut. Sie wissen Bescheid, ist ja toll. Laufen sie hin, geben es ab, machen sie auf. Und was da dann rauskommt, ist ja ein Tablet, ein ganz normales Tablet, ein iPad wegen mir, ein Samsung irgendwas wegen mir, ein Tablet. Und in diesem Tablet läuft nur ein Video. Und auf diesem Video, auf diesem Echtzeitvideo, sieht man Takagi. Takagi gefesselt. Ja, nähere Details sage ich jetzt nicht. Er ist gefesselt, er wurde entführt und jetzt geht es darum, ihn so schnell wie möglich zu befreien aus seinem Versteck. Man muss ihn finden, man muss den Täter finden, die Umstände müssen geklärt werden und... Der Fall wird ja in diesem Band auch nicht aufgeklärt, sondern es gibt hier drei Kapitel gibt's in diesem Band und die nächsten zwei Kapitel zu diesem Fall gibt es dann im nächsten Band. Also es gibt noch zwei weitere dazu, also ein 5-Kapitel-Fall. Es wird noch einiges passieren, so viel kann Absolut. Ich schon mal sagen. Ist ja klar, dass noch was passieren wird in 2 Kapiteln. Und ich muss sagen, für diese 3 Kapitel habe ich jetzt sehr viel ausgelassen. Ich habe sehr viel nicht erwähnt, unbedingt lesen. Ja, ich find's, der Fall ist ein Knaller. Okay. Also ich finde es schön, dass am Anfang ein gewisser Charakter auftaucht. Das bringt dem Ganzen auch noch eine gewisse Brisanz wieder mit rein, dass die Haupthandlung auch in gewisser Weise fortgeführt wird. Und das ist interessanterweise ein bisschen lässiger als sonst. Ja, scheint ja auch eher zumindest in den kälteren Wintermonaten zu sein, ne? Monaten, ja. Ja, Takagi sieht toll aus, es sieht ernst aus, das macht es wirklich spannend. Mhm. Ja, und auch sonst ist der Fall wirklich sehr, sehr spannend gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte ihn damals beim japanischen Release, habe ich ihn auch verfolgt, wie so manchen Fall. Fand ihn damals auch sehr genial, muss sagen, es gibt der Cliffhanger ist wieder wunderbar gewählt, das kann Aoyama ja. Unglaublich. Aoyama kann wirklich Cliffhanger wählen, das ist er ist wirklich... Wenn er eins kann, dann das. Aber ich finde das Ende, diesen Cliffhanger, wirklich, da fühlt man irgendwie mit. Sehr bedauerlich für den guten Mann. Ja. Irgendwie tut er mir jetzt irgendwie leid. Naja. Ich kann was heißt leid? Er hat immer noch eine Straftat begangen. Ja, das stimmt. So. Aber irgendwie fühle ich mit. Ich gebe Allrecht. Ich find's auch sehr schön, dass in diesem Fall ein neuer Charakter eingeführt wird, den wir bisher noch gar nicht kannten. Auch nach über 800 Kapiteln kannten wir diesen Charakter bisher noch gar nicht. Keine Erwähnung. Jetzt tritt er auf einmal auf. Und oder in der wird erwähnt. Ich muss sagen, das finde ich schön, dass es auch so in dieser Hinsicht noch ein bisschen was für die Haupthandlung gibt. Dass es eben nicht nur früher solche Charaktere gab, die mal irgendwie in der Vergangenheit eine Rolle spielten, so wie Matsuda beispielsweise, Kusato. Dass es jetzt auch sowas noch aktuell gibt, Kapiteln, finde ich sehr, sehr schön. Und ansonsten fand ich den Fall jetzt nicht so mitreißend wie die anderen beiden Fälle. Fand ihn aber doch ganz nett. Man konnte ihn schnell lesen und war sehr spannend. Und ich will auf die Auflösung gar nicht weiter eingehen. Aber ich gebe in diesem Fall nur 4 von 5 iPads. Okay, Schleichwerbung, Entschuldigung, vergeben. Kein Problem. 4 von 5, was vergibt man denn so? Videokameras. Und ich denke mal, das ist gerechtfertigt. Die Auflösung kommt dann ja noch. Also bisher 4 von 5, sage ich mal so. Ja, was für Philipp nur 4 sind, sind für mich ganze 4. Nämlich, nachdem der letzte 3 bekommen hat, der davor 5, holt dieser in meinen Augen wieder auf. Schlägt wieder höhere Wellen. Ich war total begeistert, dass der Band so toll endet. Und ich habe wirklich viel nicht erwähnt. Es ist ein absolut lesenswerter, grandioser Fall. Ich freue mich auf die Auflösung im Oktober. Ja, genau, Oktober. Oder? Ja, im Oktober. Und wow, ich bin geflasht. Nochmal, also nach dem ersten Fall noch einmal geflasht geworden. 4 von 5 Tablets bekommt er auf jeden Fall. Wow, da ist viel mit Takagi, mit Sato, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft, mit Bumm. Ja, heute ein bisschen Einheit im Gelände, also ich gebe dem Fall auch 4 von 5 Weingläser und in dem Fall tauchen Mazda RX-7 taucht ja hier auf, nämlich der rote von Sato. Also diesmal wahrscheinlich schnell umlackiert, nein. Also diesmal das andere Fahrzeug und interessant finde ich dann auch mal wieder Kyodoga Matsumoto hier auftreten zu sehen, wie er seinen Untergebenen rumkommandiert und befiehlt. Hoi, hoi! Ich habe ja das Ganze im Anime damals noch gesehen und ich fand den richtig gut farbig umgesetzt und dieses Hoi der Polizisten, das hat einen immer schön mitgenommen. Also da ist wirklich viel Enthusiasmus und alle wollen wirklich... Ich finde es vor allem auch schön, dass nicht nur Matsumoto auftaucht, sondern auch noch andere Polizisten. Viele, ja. Beispielsweise Shiratori, Chiba. Also es treten wirklich eine Menge Polizisten auf. Man könnte sagen, das ist wieder so ein Fall, der das ganze Polizeihauptquartier zusammenschweißt, wo eben man alles da... Alle kämpfen mit Takagi, ja. Es gab ja diese anderen Fälle, es gab ja schon mehrere solcher Fälle, wo es einfach um die ganze Polizei geht. Und diesmal wieder so ein Fall, finde ich klasse. Könnte es häufiger geben, obwohl es dann nicht mehr so speziell wäre. Aber solche Fälle sind wirklich klasse. Ja, da klinke ich mich doch gleich mal mit meiner Bewertung ein. Also ihr habt eigentlich schon so ziemlich alles gesagt, was für meine Bewertung spricht. Also ich finde sehr gut den Fall, finde ich. Auch am Anfang, dass es ein bisschen mysteriös noch zugeht und dann eben die ganzen Geschehnisse rund um Takagi und das gesamte Polizeihauptquartier ist dabei mit dem obersten Chef und dann es ist einfach nur absolut spannend zu sehen, was da passiert und man fiebert wirklich mit und ich, auch wenn der Fall noch nicht abgeschlossen ist, hat er mich auch sehr mitgerissen und es ist total spannend und für mich ist das der zweite Fall in diesem Band, der volle 5 von 5 Polizeidienstmarken bekommt. Also, ich fand den Fall auch genial eigentlich. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich Takagi und Sato am liebsten mag von allen. Deswegen, ja. Also vergibst du ein Abzeichen oder was? Nein, 5 von 5. Okay. Weil ich fand die Spannung einfach gut aufgebaut und es wird ja nachher vielleicht noch spannender. Ich verrate dann nichts. Am Ende des Bandes haben wir dann noch, wie gewohnt, das Detektivlexikon, das auch schon 76. überhaupt. Naja. Diesmal mit Lincoln Rhyme. Fand ich wieder mal sehr interessant, obwohl man das auch mal schnell vergisst, was dort drin steht. Finde ich aber immer sehr nett, das mal durchzulesen. Ich habe die früher ja eigentlich nie gelesen, die Detektivlexika. Ich früher aber immer, aber jetzt. Mittlerweile lese ich die eigentlich immer. Ja, also gehört für zu jedem mich Band auch. Dazu, also ich fand auch sehr interessant, wie die Situation dieses Detektivs ist. Also kann ich auch mal eben kurz erzählen. Es wird halt gesagt, dass dieser Detektiv, der dort ist, halt vom Hals an abwärts gelähmt ist und dass er im Prinzip ja gar nicht so am Tatort sein kann und dass er allein aus Erzählungen quasi die Fälle löst. Also das finde ich sehr faszinierend, dass er im Prinzip gar nicht selbst sieht und so und trotzdem alles richtig schlussfolgern kann. Jetzt muss ich doch noch lesen. Karkas, Mensch. Ja, okay. Der weltbeste Kriminologe und der schickt immer Kevin, seine Läufer auf Tour. Haben wir Kevin neugierig gemacht und ich verweise gerne auf die Werbung, die hinten im Band drin ist. Das ist ja wieder mal sehr interessant. Vor allem bei der Kaito Kid Treasured Edition hatte ja Olli letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass dort ein Rechtschreibfehler vorzufinden war. Diesmal auch wieder einer dabei. Oder gleich immer noch. Ja, ansonsten muss man aber sagen, der Band hat eigentlich... Also ich kaum Rechtschreibfehler, oder? Gefunden, also mir ist kein einziger aufgefallen. Also mir ist null, nichts, gar nichts. Nur hinten auf der Rückseite. Kann es sein, dass es zu Beginn irgendwo ein Grammatikfehler war? Also es kann sein, aber es ist wirklich, also weil wirklich, ich hatte irgendwas in der... Es ist wirklich gut gemacht diesmal. Also ich bin baff. Ja, ich auch, absolut. Ich muss hier ein großes Lob an Joseph Schadel und Matthias Wissmann geben. Der einzige Fehler, den ich gefunden habe, war in der Inhaltsangabe auf der Rückseite des Bandes ein Komma zu viel. Vom und. Aber das ist ja... Ich glaube, das, kann man aber machen, wenn man es möchte. Also, ja, aber eben. Mehr ist es ja nicht. Also dieses eine Komma, der Rest war optimal. Ansonsten top. Wir haben ja in den letzten Bänden viel kritisiert, eigentlich immer kritisiert, dass die Rechtschreibung und dann fehlt hier, wird eine Sprechblase gedoppelt und dies und das und jenes und in diesem Band ist einfach alles, also passend zum Inhalt stimmt auch die Rechtschreibung, stimmt das ganze Layout, alles stimmt und also, Ja. Ja, da war doch das Podcast hören der EMA-Mitarbeiter, ja, auf jeden hat sich Fall gelohnt, oder? Was mir aber ja, noch also aufgefallen ist, ich also weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass die Haare sind ja schwarz gezeichnet, ja, bei vielen, und an manchen Stellen sind die so, ja, so grau und so ausgebleicht wie, ne, so eine Linie oder so. Ja, schlecht gedruckt, ja, einfach schlecht gedruckt. Ende. Genau, das... Ja. Genau. Wollten die Druckerpatrone sparen, um einen neuen Mitarbeiter einzustellen, der alles Korrektur liest. Also, also das ist gewesen wirklich sein. Das Einzige, was mir halt, ja, sag ich mal, eher schlecht aufgefallen ist. Ansonsten fiel mir mal auch immer auf. Das ist, kannst ja du ja nachmalen. Du, nee, dann ist er nicht mehr original. Achso. Du musst dir zwei Bände kaufen. Über unseren Wiki-Shop am besten. Man kann ihn ja im, ja, Wiki-Shop bestellen. Und dann, ja, conorle.ws/shop. Genau. Also ihr könnt, wenn ihr das hört, könnt ihr den Band und Interesse habt an dem neuen Band und auch an anderen Bänden, könnt ihr die gerne bei uns im Amazon-Shop bestellen. Die kostet da genauso viel wie auch sonst bei Amazon. Jawohl. Mit dem Unterschied, dass wir dann eben ein bisschen Geld davon bekommen, womit wir unsere Projekte am Leben erhalten, und ihr unterstützt damit dann praktisch durch den regulären Kauf eines Bandes unsere ganzen Projekte, also Wiki, Forum, Newsblog und diesen Podcast auch, also ja, da bedanken wir uns recht herzlich, wenn ihr das wir macht. Wir würden uns freuen, ja. Wäre super. Ja, mir, ja, sind noch zwei Sachen aufgefallen, nämlich einmal, dass kurz vor der Kaito Kid, der Werbung zur Kaito Kid Treasured Edition, der kostbaren Ausgabe, noch eine Werbung zu einem anderen Manga ist, nämlich von Yak Haibara, Tokage oder Tokage, keine Ahnung, Tragische Unsterblichkeit. Tja, ist das nicht mal eine nette Anspielung auf Detective Conan? Haben die doch gut gesetzt, nicht wahr? Ja. Ja, und eine weitere Sache ist nämlich, dass das Gesamtverzeichnis diesmal fehlt. Oh, das war gar nicht aufgefallen, stimmt, aber... EMA, das fehlt nämlich völlig. Im Gegensatz, ja, zu den vorherigen, stimmt, Bänden. Normal schaue ich mal, wie überall steht, Conan. Ob da auch alles richtig ist, alle erwähnt sind, ne? Aber ich meine, so ein Gesamtverzeichnis, ich bin jetzt nicht derjenige, der daran jetzt hier... Gewinde kauft, den, ja, Band misst, ob er jetzt gut oder schlecht ist, oder meinetwegen könnt ihr auch gar keine Werbung hin reinpacken oder meinetwegen auch 10 Seiten hinten. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, der Band ist eine gute Qualität, und ich würde sagen, wir machen nochmal ein Gesamtfazit von diesem Band. Ich kann ja gerne mal anfangen. Also ich fand, der Band fing sehr, sehr gut an, hammermäßig, und ich muss sagen, dafür, dass ich die Bände alle schon aus dem japanischen Original kannte und auch teilweise aus dem Anime, hat mich dieser Band wirklich gefesselt. Ich wollte das erste Kapitel lesen, hab dann gleich den ersten ganzen Fall gelesen, hab dann beim zweiten Fall mal ein bisschen reingelesen und musste dann auch gleich weiterlesen. Ich konnte mich gar nicht mehr halten. Und dann habe ich irgendwann mal wieder wollte eigentlich den letzten Fall gar nicht lesen, hab dann damit irgendwie doch angefangen, und dann war der Band auf einmal schon vorbei. Und also, er hat wirklich gefesselt, und ja, in diesem Zusammenhang würde ich durchaus zu 5, was ergebe ich denn, 5 Autobahn-Schnellstraßen, wie es hier auf dem Cover zu sehen ist, tendieren. Aber ich weiß, dass es noch besser wird. Und es ist schwierig. Ich glaube, ich muss dem Band aber trotzdem 5 von 5 Autobahn-Schnellstraßen vergeben. Und es muss einfach sein. Es muss sein. Ja, also ich sag mal, wo du so zögerlich eher doch überlegt hast, die volle Punktzahl oder nicht, ist für mich ganz klar, ich vergebe dem Band 5 von 5 Autobahn, Schnellstraßen, ich schließe mich dir einfach mal an, weil es ist einfach nur, wie gesagt, der erste Fall ist wirklich top, der kleine dazwischen, da hat auch seine guten Seiten, und dann die ganze Situation im Polizeipräsidium, also die Spannung in diesem Band nimmt nicht ab. Man ist von den Geschichten total gefesselt und will einfach nur wissen, wie geht's weiter. Und ja, es ist einer der spannendsten Bände. Zusätzlich erfährt man mehr über die Haupthandlung, bestimmte Charaktere und so. Also alles eigentlich dabei. Von daher kann ich ohne zu zögern, wie gesagt, die volle Punktzahl vergeben. Ganz genau so geht es mir. Das ist bisher auf jeden Fall Band des Jahres, des Jahrhunderts, des Jahrzehnts, was auch immer. Super, mega, hammer, toll. Das letzte Mal, als ich so gefühlt habe, war der Wermut-Arc. Ja, toll. Wermut, klasse. Der Band, klasse. 5 von 5. Rote Conan-Schriftzüge, vergebe ich hier. Der absolute Knaller. Ich bin begeistert. Danke. Mir hat es zu den 5 nicht, leider nicht ganz gereicht, deswegen bekommt der Band von mir 4 von 5 insgesamt gebrauchte weiße Mazda RX-7 oder total geschädigte Mazda RX-7. Ja, er bekommt ein Mazda in weiß, ein Mazda in rot, ein Subaru genau. 360 und ein VW Käfer oder wie? Und eine Yamaha. Ja, so ja, halten wir so fest. Und genau. Bei mir kommt dann noch Seras Yamaha, bekommt er auch noch dazu bei mir. 5. Sozusagen, genau. Ich würde auch die Gesamtpunktzahl geben, weil ich fand den ganzen Band abwechslungsreich und man hat ihn einfach super schnell durchgelesen, weil es an manchen Stellen echt spannend war und man wollte einfach nur weiterlesen. Deswegen würde ich halt 5 von 5. Ich würde sagen, ich gebe mal einen kurzen Ausblick, ohne hier groß zu spoilern, auf Band 77. Wir halten ja erst 2, also es gibt wieder 11 Kapitel, wie gewohnt. Die ersten 2 beschäftigen sich mit der Auflösung des letzten Falls aus Band 76, ist ja natürlich klar, mit Takagi. Das wird auch sehr, sehr spannend sein. Und dann geht es weiter mit ein paar interessanten Fällen. 3 an der Zahl, 3 Fällen mit jeweils 3 Kapiteln. Und dort werden auch einige Charaktere, die in diesem Band eine besondere Rolle spielten, wieder dabei sein. Und wir erhalten noch Besuch von einem Charakter, den wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Aber wer das dann ist, das könnt ihr dann im Oktober rausfinden. Wie gewohnt gibt es natürlich auch wieder einen Podcast von uns dazu. Und ja, ich würde sagen, kauft euch Band 76, wenn ihr ihn noch nicht habt, und freut euch auf Band 77. Dann würde ich sagen, war's das für heute und ich möchte mich gerne verabschieden. Natürlich verweise ich noch gerne auf unseren Twitter-Account, twitter.com/connennews. Facebook haben wir auch, da sind wir zu finden als facebook.com/connennews. Connennews. Und auf YouTube heißen wir natürlich auch Connennews. Ja, ihr könnt auch gerne mal reinschauen. Ich habe mit Kevin nämlich einen Fun-Dub gemacht, also eine Episode aus diesem Band. Neu vertont, lustig, auf die Schippe genommen, sage ich mal. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Unbedingt. Wir sind auch auf iTunes zu finden. Dort sind wir als Connencast zu finden. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn es sich schon tut. Da könnt ihr unsere Podcasts oder unseren Podcast abonnieren. Bewerten, was auch immer, ja. Bewerten. Wir können dort aber nicht antworten, also da aufpassen. Nein. Und dort könnt ihr jede Folge kostenlos anhören. Das war's. Und ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen dieser spannenden Fälle. Ja, wir hören uns wieder beim nächsten Showdown der Detektive. Naja, dann nicht. Ich würde sagen, ich drücke erstmal auf Stopp, ne, Clemens? Wir treffen uns im Columbo. Na gut, meinetwegen, bis gleich. Auf ein Grillhähnchen, ja. Wenn der Agassas Alter erreicht, hört er auf, ne? Ja, ja, genau. Gut. Das sagen sie alle. Wo so ein mysteriöser Charakter auftaucht, und zwar Genta. Nein, natürlich meine ich anderen. Aber... Hi, hi. Oben. Und es zwingt die Leser, alle zu kaufen. Ja, ja, das natürlich auch. Aoyama. Super gemacht. Also ich muss dem Band aber trotzdem 5 von 5 Autobahn-Schnellstraßen vergeben. Und ist für mich ganz klar, ich vergebe dem Band 5 von 5 Autobahn-Schnellstraßen. Der Band, klasse, 5 von 5 rote Konnenschriftzüge. 4 von 5 gebrauchte weiße Mazda RX-7 oder... 5 von 5.